Ich bin wach, sowas von da. Atme flach, bin klatschnass. Ja, meine Dämonen und ich sind hellwach. Find kein Schlaf, weil die Vergangenheit mich jagt. Wildes Tanz zwischen mir und was war. Jeder sagt, lass los, lass dich fallen. Lass dich fallen, reiß dich zusammen. Wälz mich hin und her, bin ich noch oder schon wach? Komm nicht hinterher, fühl wie's durch den Kopf rast. Wie oft noch bis unendlich zähl, ich kann kein Ende sehen. Ich bin wach, sowas von da. Atme flach, bin klatschnass. Ja, meine Dämonen und ich sind hellwach. Und er fragt mich, geht's dir nicht gut? Fragt mich, schläfst du genug? Sag, isst und lebst du gesund? Immer noch so viel zu tun? Fühlt meinen Pulsschlag, nimmt mir Blut ab. Macht dicker Gs an die Brust ran. Klopft 100 Mal meine Lungen ab. Doch finde keinen Grund für meinen Zustand. Fuck! Mann, ich brauch deine Work-Life-Balance nicht. Hilft kein Golf, kein Tennis, keine McFit-Gold-Card-Membership. Brauch keine Lifestyle-Weisheit von all deinen Co-Star-Messages. Keine Gewichtsdecke, die mich rettet, weil ich so am Ende bin. Ich bin wahr. Verschreib mir bitte, was das hilft. Denn die Gedanken Tag und Nacht nicht still. Wenn ich von mir selber Abstand will, brauch ich endlich, was das hilft. Ich bin wach, sowas von da. Atme flach, bin klatschnass. Ja, meine Dämonen und ich sind hellwach. Ich bin wach, sowas von da. Atme flach, bin klatschnass. Ja, meine Dämonen und ich sind hellwach.